dem Stadion abgefangen. Langsam wird es mir zur Last. Da fragt man sich schon manchmal, wofür den ganzen Scheiß. Kannst du es mir erzählen, wie der Grund dafür heißt? Hier sind deine Freunde, der Haufen, der dich liebt, die dem zu dir stehen, wenn es mal nicht weitergeht. Hier sind deine Freunde, der Haufen, der dich liebt, die dem zu dir stehen, wenn es mal nicht weitergeht. Wir haben oft gefeiert, zusammen manche Flasche geleert, so auf Schlägerei durchgestanden, uns gegen jeden und alles gewehrt. Freunde vielleicht noch viel mehr, wir haben zueinander bekannt. Auf ins neue Jahrtausend, neue Schweinereien sind schon geplant. Hier sind deine Freunde, der Haufen, der dich nimmt. Die dem zu dir stehen, wenn es mal nicht weitergeht. Hier sind deine Freunde, der Haufen, der dich lebt. Die dem zu dir stehen, wenn es mal nicht weitergeht. Der Haufen, der dich liebt, die dem zu dir stehen, wenn es mal nicht weitergeht. Hier sind deine Freunde, der Haufen, der dich liebt, die dem zu dir stehen, wenn es mal nicht weitergeht. Laufen. So ein Dreck schon wieder im Knast, vor dem Stadion abgefangen. Langsam wird es mir zur Last, da fragt man sich schon manchmal, wofür den ganzen Scheiß. Kannst du es mir erzählen, wie der Grund dafür heißt? Ich sag's dir, hier sind deine Freunde, der Haufen, der dich liebt. Wenn es mal nicht weitergeht. Hier sind deine Freunde, der Haufen, der dich lebt, die dem zu dir stehen, wenn es mal nicht weitergeht. Hier sind deine Freunde, der Haufen, der dich lebt, die dem zu dir stehen, wenn es mal nicht weitergeht. Hier sind deine Freunde, der Haufen, der dich lebt, der dich zu dir stehlt, wenn es mal nicht weitergeht. Hier sind deine Freunde, wenn es mal nicht weitergeht. Hier sind deine Freunde, wenn es mal nicht weitergeht.